Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 577. Nothing ist was. Ja, nix ist was. Ja, interessant, ne? Genau. Unglaublich. Es gibt nämlich so eine Firma, die hat jetzt ihr erstes Produkt vorgestellt. Eine neue Firma, und zwar von dem Gründer von OnePlus. Der ist ja raus, ne? Und jetzt hat er eine neue Firma gegründet. Und die nennt sich Nothing, also nichts. Ja, sehr komischer Name, aber das ist momentan die Firma, die im Gespräch ist. Und entsprechend war natürlich auch das Interesse groß an diesem ersten Produkt. Ja, komme ich gleich dazu. Ich habe sogar diesmal ein paar Themen gefunden. Ja, habe mich ja gerade vorhin in der Rios Wochensicht noch ein bisschen ausgeweint darüber, dass die Woche im sonstigen Technikbereich eigentlich ziemlich mau war. Im Android-Bereich habe ich zumindest ein paar interessante Sachen noch gefunden. Und von daher, ja, es war schon schlimmer, ne? Unglaublich. Olympia hat natürlich auch, das hatte ich auch schon in der Rios Wochensicht erwähnt, einiges an Zeit gebraucht. Ja, und von daher, ja, ist nun mal so, ne, Olympiazeit und dann auch noch Sommerloch. Ach ja, ich weiß nicht. Geht ja eigentlich noch, wie gesagt, diese Woche mit den Themen. Und ja, das Nothing, der Start des ersten Nothing-Produktes war ja dann eben, wie gesagt, der Show-Off momentan. Carl Pei hat das gemacht. Nein, der heißt nicht Pai, sondern Pei. Im Asiatischen wird E-I-A gesprochen und nicht I. Ja, okay? Ja, das nervt immer wieder. Die armen Menschen. Und zwar Earbuds. Ja, ich höre jetzt schon wieder, jetzt schon wieder Earbuds. Ja, richtig, Earbuds. Als ob es nicht schon genug Stöpsel für die Ohren auf der Welt gibt. Ich weiß gar nicht, wie das überhaupt noch ein Geschäft sein kann. Ja. Jeder Hinz und Kunz hat doch diese Ohrstöpsel im Angebot. Ja. Jede Firma stellt die her. Und ich weiß gar nicht, was da. Das ist irgendwie so trivial, ne? So ein Kopfhörer. Ja, gib her und fertig. Ne? Das ist doch wichtig. Ist anderes sind sie doch wichtiger. Okay, gut, aber. Es kommt da immer wieder was Neues und hier ist eben der Schwerpunkt, das habe ich schon mal erwähnt, ANC, Automatic oder Active Noise Cancellation, ja, schafft 24 Stunden ANC, 36 Stunden ohne ANC, das ist auch, sind auch gute Werte. Der Kostenpunkt liegt bei $99, was auch gut ist. Ab 14. August sollen die Teile verkauft werden. Ich bin durchaus interessiert daran, ja, aus verschiedenen Gründen, hauptsächlich eben wegen diesem ANC. Und ich habe noch gesagt, ja, Adaptive Noise Cancellation wurde ja auch mal propagiert. Und da habe ich gleich wieder Bedenken geäußert. Nee, ich will eine richtige Noise Cancellation haben. Nicht irgendwie sowas, wo noch Stimmfrequenzen durchlässt oder was weiß ich, Umgebungsgeräusche. Da brauche ich auch keine Noise Cancellation. Ich will genau davon nichts hören. Ja, wenn ich was hören will, nehme ich den Stöpsel raus und fertig. Ja. Oder nehme eine andere Funktion, zum Beispiel zum Abschalten von diesem Ganzen. Okay. Aber da wurde ich zum Glück hier beruhigt. Es hat eine echte Noise Cancellation, aber man kann es auch umschalten in einen so einen Ambient-Modus, wo man dann die mehr von der Umwelt hört, insbesondere eben Sprachfrequenzen. Würde ich niemals anschalten, aber Hauptsache, es gibt die Möglichkeit anschalten und Ruhe, ja, das ist mir wichtig. Dann brauche ich das Teil nämlich auch nicht so laut zu machen und entsprechend ist es auch wieder gut fürs Gehör. So, ich habe sowieso extrem empfindliches Gehör, ich kann es gar nicht so laut machen. Ja, es ist ein großes Thema, also so im Bahnhof stehen, habe ich glaube ich schon mal gesagt, kann ich nicht, da muss ich meine Gehörschutzstöpsel reinmachen, also Ohrstöpsel habe ich immer dabei, ja, für laute Geräusche. Das kann ich gar nicht aushalten, ja, das ist mir zu arg. manchmal auch schon der Straßenlärm ist manchmal zu arg und deswegen finde ich solche Noise-Cancellation-Kopfhörer ganz gut. Da brauche ich dann nämlich nicht mit den Ohrstöpseln rum zu fummeln, sondern die, wenn die gut sind, dann halten die normalerweise auch genug ab vom Schall und oder balancieren den aus. Das ist ganz gut. Also, diese Teile sind deswegen natürlich interessant. Die sehen auch cool aus. Das muss man schon sagen. Auch die Ladestation dazu sieht cool aus. Da haben die designmäßig wirklich was auf die Reihe gestellt. $99 ist natürlich schon nicht ganz so billig. Mal gucken, was das bei uns kostet. Bestimmt $99, wenn wir Glück haben. 99 Euro, wenn wir Glück haben. Aber ansonsten sind das ehrlich gesagt die ersten Stöpsel, für die ich auch wirklich so viel Geld ausgeben würde, weil die eben von der Technik her interessant sind. Übrigens drei Mikrofone zum Ausgleichen von den Umgebungsgeräuschen, ja, also drei Mikrofone integriert, um eben die Hintergrundgeräusche per ANC rauszufiltern. Und designmäßig sehen sie, wie gesagt, cool aus und leistungsmäßig ebenfalls 24 Stunden mit ANC. Mehr brauche ich auf keinen Fall. Also mir würden ja 10 Stunden oder 11 Stunden auf jeden Fall schon genügen. Das wäre auch nur eine absolute Ausnahmesituation, der mich mal so lange hören würde am Stück. Aber ansonsten, yep, so ist das richtig cool. Also das wird eine interessante Sache. So, und jetzt werde ich aber nicht mehr weiter über Ohrstöpsel reden, sondern kommt vielleicht zu etwas, was noch ein bisschen interessanter sogar ist. MediaTek hat einen neuen Chip. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob der identisch ist zu demjenigen, der vorgestellt wurde, der 1300T. Hier hat MediaTek jetzt einen Companio 1300T herausgestellt. Ob das eine besondere Art ist oder ob das gleich ist, weiß ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Ja. Wunderbare Geschichte, HDR10 Plus fähig, AI Picture Quality, speziell angepasstes Modul auf dem MediaTek Prozessor, 4K HDR Video, 2K Displays werden unterstützt, 120 Hertz Refresh Rate werden unterstützt, 6 Nanometer Herstellungs Prozess verwendet für diesen Ding, für diesen Prozessor. Dual 5G SIM ist möglich damit und etliches andere auch. Und von daher wird dieser spezielle Tablet-Prozessor, doch sehr positiv vom Markt momentan aufgenommen und viele Firmen wollen offenbar in ihre Tablets auch das Teil tatsächlich einbauen. Ja, ihr habt richtig gehört, es ist ein spezieller Tablet-Prozessor. Ja, das verwundert mich aus dem Grund, weil ich auch vorher schon über den 1300T gehört habe, dass es ein Gaming-Prozessor sein soll. Und deswegen, wie gesagt, weiß ich jetzt nicht genau, der Companio, ist das jetzt eine besondere Form des 1300T oder sind die identisch, was da angekündigt wurde? Mal gucken. Auf jeden Fall MediaTek hier, diesen Companio 1300T ist als ausgewiesener Tablet-Prozessor hier vermarktet. Und ich finde, das ist ein positives Zeichen. Die Tablets werden ja auch momentan, sind die wieder richtig im Auftauchen. Der Tablet-Markt ist im Kommen, stark im Kommen momentan. Da wächst wieder sehr, sehr stark. Ja. Hat aber auch ein Problem. Und zwar die Teile. Wir haben immer noch eine große, große Lücke in der Versorgung mit notwendigen Bauteilen für Smartphones und besonders eben für Tablets. Und da hat eben diese ganze Branche noch ziemlich damit zu kämpfen, obwohl eben die Nachfrage nach Tablets momentan steigt. Ich würde sagen, das hängt auch mit der Pandemie zusammen, weil wieder mehr Leute mehr daheim arbeiten müssen. Die meisten haben zwar dann, was ich auch nachvollziehen kann, wieder ihre Desktops und ihre Laptops aktiviert, rausgeholt und es wurde wieder schnell klar, wo eben die Vorteile liegen von einem solchen System mit richtiger Tastatur und einer Maus, ja, und großem Display und so weiter. Ja, es ist natürlich schon eine schöne Sache. Da kann man viel besser effektiv mitarbeiten. Aber es gibt eben auch sicherlich Leute, die da vielleicht eher dann auf ein Tablet gehen wollen, statt auf ein Desktop-PC, sofern das eben möglich ist für die Arbeiten, die die machen damit. Und deswegen, das ist die Erklärung, deswegen werden wieder mehr Tablets nachgefragt. Aber gleichzeitig eben diese Verknappung von Teilen, die eben oder gebraucht werden. Das ist gar nicht so unproblematisch. Und mittlerweile ist das wirklich ein Fluch, was da jetzt so diese Nachwirkungen kommen. Übrigens ist das nicht nur, weil es immer gesagt wird, es ist wegen der Corona-Pandemie. Es ist nicht nur wegen der Corona-Pandemie, sondern es ist auch wegen dem Handelskrieg der USA gegen China. Und da kann ich auch genau sagen, wenn das weiterhin sich so entwickelt und nicht bald ein Zeichen der Entspannung zu sehen ist, dann werden wir wirklich massive Probleme bekommen, überhaupt noch elektronische Geräte in nennenswerten Stückzahlen produzieren zu können, und die Preise werden unglaublich steigen. Ja. Und es wird auch die technische Entwicklung um viele Jahre zurückwerfen, zumindest in den westlichen Ländern. Also das wird eine schwierige Geschichte noch werden. Ja, Snapdragon, die stecken natürlich nicht zurück. Ja, ganz im Gegenteil. Snapdragon 898, da wurden jetzt einige Daten durchgesickert, oder sind ein paar Daten durchgesickert. Ja. Wobei einiges wurde ja sogar schon bei der Vorstellung vom Snapdragon 888 bekannt. Hochoffiziell, ja. Aber hier ist jetzt gibt es weitere Informationen. Angeblich soll hier das Snapdragon 898 eine sogenannte X2 Super Core mit einer Frequenz von 3,09 GHz beinhalten. Mhm. Das heißt schnell. Ja. Wie das dann natürlich mit der Wärmeentwicklung aussieht, das ist ja immer eine schwierige Geschichte bei den Snapdragon-Prozessoren. Also auch hier muss man dann gucken. Aber natürlich gibt es auch noch andere Prozessoren, die da drin verarbeitet sind. Das ist ja ein ganzes Cluster von Prozessoren. Ja. Und hier sind dann eben zum Beispiel Creo 780 Super Large Core verarbeitet. Ein Creo 780 Large Core, der auf dem Cortex 710 basiert, und der Creo 780 Energy Efficient Large Core, der basiert wiederum auf dem Cortex 510. Ja, und dann auch noch hier ein Small Core Energy Efficiency auf einem Cortex A510. Also ein richtiges Reigen da an Prozessoren auf diesem Snapdragon, und die Teile werden jetzt langsam so richtig brutal kompliziert. Ja, ich hoffe, dass die das da im Griff haben. Ja. Es kommt wohl der Samsung 4-Nanometer Prozess zum Einsatz bei der Herstellung, was natürlich auch hier durchblicken lässt, dass das Teil natürlich sehr, sehr gut werden wird wieder. Als GPU soll eine Adreno 730 zum Einsatz kommen. Auch das dürfte, denke ich, für viele Sachen ausreichend sein. Und 4-Channel LPDDR5 RAM Unterstützung, also jede Menge Neuigkeiten. Und das müssen sie auch tun, denn wie gesagt, MediaTek sitzt hier nicht faul herum, und der Gegner von diesem Snapdragon 898 ist der Dimensity 2000, und der wird sich eine harte Schlacht liefern mit dem neuen mit diesem neuen 898, der dann auf den Markt kommen wird. Das wird ein harter Kampf werden, ja, denn auch dieser Prozessor soll eben hier eine absolut Spitzenleistung bringen, aber zu einem viel, viel günstigeren Preis natürlich, so wie man das von MediaTek gewohnt ist. Irgendwo gibt es natürlich Grenzen, das heißt, diese Prozessoren werden auch teuer sein im Vergleich zu den anderen Prozessoren, aber dennoch günstiger als das Snapdragon. Und das ist eine interessante Sache. Wenn jetzt die Leistung vom Snapdragon erreicht wird, ja, gleich hier mit dieser Prozessorengeneration auf Par ist und diesmal nicht nur so, ja, fast so schnell, sondern wird so schnell sein, dann werden wir mal gucken, wie sich das entwickelt. Dann werden die Karten neu gemischt, ja. Auch hier kommt eine 4-Nanometer-Technologie zum Einsatz. Ja. Und hier werden wir sehen, was dann eben möglich ist. Es wird erwartet, dass Smartphones mit diesem Chip beim momentanen Stand etwa $774 kosten werden. Ja, das wäre natürlich sehr, sehr teuer. Ziemlich teuer. Aber bis der Prozessor auf den Markt kommt, wird vielleicht hier noch ein bisschen was weggehen davon. Deswegen kann man davon ausgehen, ja, dass die effektiven Gerätepreise zwischen 600 und $700 liegen werden. Und das ist schon wieder etwas freudigere Aussichten. Es ist wieder eine etwas freudigere Aussicht, dann was da möglich ist. Handys mit dem 898, die werden aller Wahrscheinlichkeit nachher sehr, sehr viel teuer sein. Sehr, sehr viel teurer sein. Ja. Da habe ich überhaupt keine Bedenken, dass das auch tatsächlich so der Fall ist. Und die werden richtig reinhauen, denke ich mal. Ja. Aber abwarten, auch hier wird sich dann natürlich noch was tun, bis diese Prozessoren auch erhältlich sind. Das ZTE Axon 30 ist jetzt aufgetaucht mit einem Second Generation oder einer Second Generation Unter Display Kamera. Under Display Selfie Kamera, genauer gesagt. Ja, genau. Und 55 Watt Fast Charging. Diese Geräte werden mit dem Snapdragon 870G Prozessor kommen und ein 6,9 Zoll OLED-Display haben. Das finde ich äußerst schön, dass sie so ein großes Display haben. Ja, wie viel RAM da drin eingebaut werden, ist noch nicht fest. Allerdings soll hier bei dem OLED ein FAD Plus Auflösung genutzt werden mit 120 Hertz Refresh Rate und 360 Hertz Touch Sampling. Das ist auch schon mal sehr, sehr interessant. Die Kameras hinten werden ein Quartett bilden aus einer 64-Megapixel-Hauptkamera, 8-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera, 5-Megapixel-Makrolinse und 2-Megapixel-Tiefensensor, um eben hier bessere Porträtbilder zu machen. Ja, ich bin auch hier gespannt auf dieses ZTE. Bei ZTE ist es ja immer zu hoffen, dass diese Geräte auch offiziell bei uns zu haben sind. Denn ZTE hat ja eine Vermarktung hier. Ist zwar nicht immer gesagt, dass dann neue Modelle auch tatsächlich bei uns rauskommen, aber ich würde mal sagen, bei einem ZTE Axon 30 wäre es schon sehr schade, wenn das nicht bei uns hier rauskommen würde. Sony hat ja, das hat jetzt eigentlich mit Android nicht so viel zu tun, aber ich weiß ja, dass auch Leute mit Blogs und Video- und YouTuber hier auch mal zuhören. Ne? Sony hat eine neue Kamera rausgebracht, speziell für Vlogger, also Videoblogger oder eben Leute, die Videos machen für ihren YouTube-Channel beispielsweise. Die ZV-E10, ja. Und die hat eine austauschbare Linse, also da kann man dann andere Objektive dran machen, je nachdem, wie man das dann eben braucht dafür. Und ist eben auch so von der Aufmachung her speziell für die Nutzung mit YouTube-Channels oder Videoblogger ausgelegt. Das ist alles, was man eben dazu benötigt, schnell zur Verfügung an Funktionen. Die Kamera ist nichts weiter als eine abgespeckte, Jetzt muss ich mal gerade gucken, eine abgespeckte Alpha 6400, die natürlich phänomenal ist. Ne? Und auch diese Kamera soll ausgezeichnete Werte bringen. Und das, muss ich sagen, ist nicht übel. Und dürfte viele freuen. Die Kamera selbst kostet in der Grundversion $700. Ein Kit mit Power-Zoom-Linse gibt es für 800 Dollar. Zum Vergleich, also die Grundversion von der Alpha 6400 kostet $900, während hier, wie gesagt, die Grundversion $700 nur kostet. Das ist schon mal was. Ja. Und von daher dürfte das eben die Vlogger deutlich erfreuen. Ja. Cool. Dann, was haben wir noch? LG macht Profit. LG macht Umsatz und Gewinn, ja, weil die Preise für die Panels deutlich angezogen haben. Die sind teurer geworden und das kommt natürlich einer Firma, die viel auf Displays setzt, für alle möglichen Bereiche, nicht nur für Smartphones, sondern auch für TV-Geräte und Monitore. Die stellen für viele Firmen die Panels her und da ist es natürlich dann klar, wenn die Panelpreise steigen und die steigen momentan leider sehr, ja, dann wird so eine Firma halt mit mehr Geld überschüttet, als sie vorher gerechnet haben. Auch nicht schlecht, solange sie eben auch die Teile besorgen können zu einem vernünftigen Preis. Ja, und da sind wir wieder bei den Teilen, ne? Solange das klappt, ist bei LG alles gut, aber bis jetzt haben sie es wohl gut hinbekommen, ja? Denn 31% mehr Umsatz oder Einnahmen haben die generiert als letztes Jahr und das ist sehr, sehr gut, mehr als erwartet und das hat eben hier deutlich mit den Display, mit der Abteilung, die für den Dis die Displays verantwortlich sind. Ja. Eine Minus-Abteilung ist ja jetzt auch dann weggefallen, die wird im nächsten Quartal zu tragen kommen, nämlich die Smartphones. LG hat ja die Produktion von Smartphones eingestellt und das heißt, da wird dann das Ergebnis vielleicht nächstes Quartal sogar noch etwas besser sein, weil die eben hier nicht mehr diese Verlustgeschäfte haben momentan. Ja, Google hat etwas gefaselt von Deep Technology Investments und jetzt sind natürlich alle am Rätseln, was ist da? Was ist dann bei dem bei diesem Pixel 6, das da rauskommen wird. Ne? Aber normalerweise, so sind sich die Experten einig, bezieht sich das wohl auf diese Whitechapel Chipsätze, die eben jetzt hier in diesem Pixel 6 verbaut werden. Da muss man auch mal gucken, wie die sich übrigens positionieren von der Leistungsfähigkeit her. Ich habe da auch schon negative Sachen gehört, dass die zum Beispiel mit einem Snapdragon 870 nur konkurrieren können und nicht mit dem aktuellen Modell. Das wäre natürlich dann ein Midrange-Gerät. Ja. Also mal sehen, was da passiert. Die Hoffnung bleibt, dass das Gerät preislich gut positioniert wird. Dann kann man sich das auch überlegen, weil optisch sieht es meiner Meinung nach phänomenal gut aus. Es könnte glatt von Colani Design sein. Ist wunderschön, meiner Meinung nach, die Rückseite. Die Vorderseite ist 0815 normal, aber ich glaube, das wäre zu viel verlangt, ja, wenn da noch was passieren würde. Bin ja schon froh, dass die Rückseite jetzt so toll aussieht. Und wie dann die technischen Daten noch weiter sind, werden wir sehen. Aber ich kann es immer nur betonen, das Allerwichtigste wird der Preis sein. Das muss ein Kampfpreis sein. Das muss ein Preis sein, wo man sagt, boah, Wahnsinn, das Teil hole ich mir sofort. So muss es sein. Xiaomi Mi Mix 4 ist jetzt durch die chinesische Prüfstelle, so die TENA, ja, die hat jetzt ein Gerät zertifiziert, das eben Mi Mix 4 ist bis einer Version 12 GB, 256 GB Speicher, 8 GB RAM und 256 GB Speicherversion gibt es auch. Und damit wird eben dieses MyMix 4 wohl gemeint sein. Mal sehen, wie das dann sich sonst noch so schlägt. Mehr weiß man ja jetzt noch nicht genau, aber es ist langsam im Kommen. Es wird vermutet, dass dann Snapdragon 889 Chipsatz drin ist mit 120 Watt Fast Charging. Ja. Und ja, also wenn es die MyMix-Reihe ist, da ist es ja dann, ist dann zu erwarten, dass da die besten und schnellsten Komponenten drin sind, die aufgeboten werden können zu diesem Zeitpunkt. Mal sehen, wie das dann wird. Gut, Google, ja, ist zurzeit wieder ganz stark unter Beschuss. Manchmal frage ich mich schon, was Google eigentlich noch machen soll, um nicht verklagt zu werden. Das scheint so eine Unart zu sein, die jetzt weltweit grassiert, dass man große Firmen generell bestraft. Ich weiß nicht, warum. Jetzt wird Google von Großbritannien verklagt. Und die möchten 1,3 Milliarden Dollar haben wegen Play Store-Gebühren. Also, so manchmal frage ich mich, ob es überhaupt noch möglich ist, irgendwie ein Geschäft zu machen. Aber, denen muss doch klar sein, dass Google was verdienen muss. Ich bin ja kein Google-Fan mehr in dem Sinne. Ja, aber man muss doch den Firmen, egal ob das Google, Apple oder irgendjemand ist, muss man doch die Möglichkeit geben, noch Geld zu verdienen, ohne verklagt zu werden. Und gerade Google, ich weiß gar nicht, wo da die rechtliche Grundlage sein soll, weil es gibt keinen Zwang, die Apps im Play Store zu verkaufen. Die kann jeder auch über seine Webseite verkaufen, ohne Gebühren von Google. Das verstehe ich jetzt nicht genau. Klar, natürlich ist es einfacher für die Menschen und wahrscheinlich gibt es dann auch mehr Umsatz, wenn es über den Play Store läuft. Ja, aber das heißt ja dann auch, diese Plattform wird angeboten von Google und Google will dafür Kohle sehen. Und wenn dann ja mehr Umsatz kommt über die Plattform, ist es ja gut. Ja? Also ich kapiere das nicht ganz. Aber das hatten wir auch schon mal gehabt. Jetzt sind ja viele Klagen anhängig gegen Google. Nicht nur wegen dem Play Store, aber hauptsächlich deswegen. Und jetzt auch noch in Großbritannien. Also das ist schon irgendwie heftig. Ziemlich heftig, meiner Meinung nach. Und mal sehen, wie das jetzt ausgeht. Also wow. Also ich hätte keinen Bock mehr, eine Firma aufzumachen. Ja, ich hätte echt keinen Bock mehr. Vielleicht zählt es auch nur für die Großen. Okay, ja, dann kann man eine kleine Firma machen und solange man klein und unbedeutend ist, ist alles okay. Und wenn man dann richtig Geld verdient, dann wird man verklagt. Auf so einen Kack habe ich ehrlich gesagt keinen Bock. Ja, ganz einfach. So, was haben wir denn hier noch? Das ist was Interessantes. Da habe ich auch gedacht, Mensch, Moment mal, wie wollen die das dann machen hier? Ja? Also es gibt offenbar eine Intention, ein Bestreben, dass ältere Huawei-Geräte ein Speicher-Upgrade bekommen. Und zwar der interne Speicher soll erhöht werden, der Internal Storage, der wird vergrößert. Ja, ernsthaft. Das kann man natürlich nicht allein machen, das kostet auch eine Gebühr, ja, ganz klar. Und zwar $57 soll das Upgrade kosten, das ist kein Software-Update. Ja. Muss man das Handy abgeben und dann wird es tatsächlich mit mehr Speicher bestückt. Und das finde ich mal eine absolut geniale Sache. statt das Gerät wegzuschmeißen, weil man zu wenig Speicher hat, kann man sich jetzt den Speicher für 57 Dollar erweitern lassen. Also wer ein 64 GB Phone hat, der kann zum Beispiel 128 GB bekommen. 128 GB Geräte können 256 GB bekommen und 256 GB Smartphones können bis zu 5 oder können bis können 512 GB bekommen und immer kosten die Upgrades 57 Dollar. Und ohne dass ich jetzt die technischen Details kenne, wie das abläuft, das wird so sein, da wird ein Chip, also der RAM-Chip, ausgetauscht durch einen neueren RAM-Chip, einen größeren RAM-Chip, ja, der PIN-kompatibel ist. Und dann eventuell noch mit einem Software-Upgrade wird dieser Chip eingebunden und damit hat das Gerät mehr Speicher. Das finde ich mal nachhaltig. Statt das Gerät dann wegzuwerfen, upgraden lassen. Wow. Das ist gut. Für viele Leute ist allein schon durch das Mehr an Speicher, ja, der Hauptgrund für ein neues Gerät erfüllt und die können dann nicht nur Geld sparen, sondern können auch noch was für die Umwelt tun, dass sie das Handy nämlich etwas länger nutzen können. Coole Sache, finde ich. Allerdings, bevor ihr jetzt hier euch sofort auf den Weg macht zu eurem Fachhändler, das wird vorerst mal nur in China angeboten werden. Ob das auch außerhalb von China zu haben ist, dieses Upgrade, werden wir sehen. Ja, da stelle ich mir natürlich vor, dass es unwahrscheinlich schwierig wird, das zu koordinieren. Wo soll das hin? Da müsste ja das an eine zentrale Stelle geschickt werden, Händler, die das direkt machen. Also so Huawei-Händler gibt es ja nicht in Deutschland, ich glaube auch nicht in Europa. Aber eben in China, ja, da gibt es sehr viele Huawei-Läden, da kann man hingehen, kann dann einfach das Teil abgeben und fertig. Ja, es geht natürlich bei uns nicht. Also von daher wird das, ob das bei uns überhaupt jemals geben wird, das ist natürlich die Frage. Schön wäre es natürlich und ich finde es auch eine tolle Überlegung. Das sollte Schule machen, das Beispiel, dass man eben seine alten Geräte mit wenig Speicher upgraden kann, sodass man mehr interner Speicher hat. So, vom Xiaomi Mi 12 ist ja auch immer wieder die Rede. Ja, und jetzt ist wieder was Neues aufgetaucht, das vielleicht sehr interessant sein könnte. Denn das Xiaomi Mi 12 soll wohl als erstes Gerät den Snapdragon 898 nutzen. Ja, den ganz, ganz neuen Prozessor, der noch nicht mal auf dem Markt ist, und LPDDR5X RAM. Damit wäre das natürlich von der rein theoretisch erreichbaren Geschwindigkeit schon mal ziemlich gut, ja, weil dieses RAM kann nämlich bis zu 8530, ich komme immer wieder durcheinander mit der amerikanischen Schreibweise im Vergleich zur deutschen Schreibweise, mit Komma und Punkt, furchtbar. Also 8533 Megabit pro Sekunde, ja, und das ist natürlich ziemlich viel. Ja. Also, wow, muss man da schon sagen. Ja. das ist doppelt so viel, wie LPDDR4X RAM schafft und entsprechend performant könnten die Geräte natürlich sein. Das ist natürlich ein rein theoretischer Wert, ob das gesamte Design eben das auch hergibt. Das wird sich dann zeigen, aber ich denke schon, dass das Xiaomi Mi 12 sicherlich eins von seinen schnellsten Geräten auf dem Markt werden wird. Mal gucken, ob es denn überhaupt dann noch in einem Preisbereich ist, wo man es überhaupt noch mit gutem Gewissen kaufen kann. Ja. Der Weg, der den Xiaomi ja eingeschlagen hat, ist ja schon bekannt. Hoffen wir, dass dieses Gerät dann einigermaßen noch erschwinglich ist und nicht wieder nur so ein theoretisches Gerät sein wird für Leute, die nicht wissen, was sie mit ihrem Geld anfangen wollen und denen der Rest dann sowieso egal ist. Hauptsache, sie haben das teuerste Smartphone. Eine kleine Richtungsänderung hat Motorola vorgenommen. Und zwar, ich hatte ja berichtet, dass Motorola tatsächlich bekannt gegeben hatte, dass nur ein Major-Update gibt bei den neuen Geräten. Nur ein Major-Update, das heißt nur einmal eine neue Betriebssystemversion und dann ist Schluss. Das hat natürlich für Verwunderung gesorgt, eigentlich durchweg durch alle Smartphone-News-Seiten und alle, die sich mit der Materie auskennen, weil eben, naja, ich sag mal, während alle Firmen probieren, den Leuten klarzumachen, also, dass, wenn sie sich ein Gerät kaufen von der Firma, dass sie dann schon ein paar Jahre Update haben. Und ja, es gab zum Glück ja eine kleine Verbesserung dahingehend in letzter Zeit. Und dann kommt Motorola und sagt, nö, also bei uns gibt es nur einmal ein Update und das war's dann. Ja. Die Reaktion war so schlecht darauf, dass hier Motorola auch tatsächlich sich da jetzt zusammengerissen hat und gesagt hat, nein, also es gibt jetzt, sie haben beschlossen, es gibt jetzt doch mindestens zwei Major Updates. Ja, also zwei Updates. Und das ist natürlich eine Verbesserung, ganz klar. Also dann sind die schon wieder so in diesem normalen Bereich drin, sage ich mal. Noch nicht gut, aber zumindest in einem Bereich, wo man wenigstens sagen kann, okay, dann kann man sich überlegen, so ein Gerät auch zu kaufen. Ne? Nur, dass die da so gezwungen wurden dazu, das lässt natürlich, das muss ich ganz klar sagen, einen faden Beigeschmack im Mund, weil es ist einfach, naja, wenn die schon so gezwungenermaßen dann sagen, okay, es wird zwei Updates geben, ja, was kann man dann erwarten? Ja, also wenn das Update ein Jahr braucht, bis es dann rauskommt, dann nützt einem das schlicht und ergreifend gar nichts. Ja, und genauso befürchte ich dann eben, dass das sein wird. Ein Update, okay, und das zweite Update kommt irgendwann dann für dieses Gerät raus. Und die solche Sachen, die kenne ich von früher. Diese Updates sind dann meistens auch nicht brauchbar, weil das Gerät dann eben schon hoffnungslos veraltet ist. Und da macht man dann eben die Updates sozusagen als Alibi. So richtig funktionieren tut die dann eben nicht mehr. Das sowas habe ich gehabt auf dem Sony Neo V bei mir. Da gab es tatsächlich dann ein Update, was viele auch verlangt haben. Ja, es hat eine ganze Zeit lang gedauert. Dann kam das Update raus. Leute haben es installiert, ich auch. Und dann war das Gerät auf einmal fast unbenutzbar. Extrem langsam, weil es einfach nicht mit den technischen Anforderungen zurechtgekommen ist. Durch den wenigen Speicher war auch nicht mehr genug Speicher vorhanden. Das neue System hat viel, viel mehr Speicher benutzt. Und damit war das Gerät kaputt geupgradet sozusagen. Ja, es hat noch funktioniert. Ja, man hatte die neue Version, aber man hätte sich gewünscht, man hätte nicht geupgradet, denn dann wäre das Gerät noch wesentlich schneller gewesen. Ja. Und wisst ihr, so hört sich das für mich dann an. Auf solche Alibi-Updates kann ich gern verzichten. Ja, also ich wäre nach wie vor skeptisch dann. Auch wenn hier Motorola jetzt durch den großen Druck hier ein bisschen zurückgerudert ist und statt einem Update, Major Update, zwei Major Updates geben. Naja. So, das Redmi K40 Gaming Enhanced Edition. Ja. Das wird ja verkauft global unter dem Namen Poco F3 GT. Ja, merkt euch das, das ist nämlich das Gerät, richtig cool. Ja, und das ist auch tatsächlich das Redmi Gaming, das Redmi K40 Gaming Phone mit dem Dimensity 1200er Prozessor, den ich ja so cool finde. Ja, 12 GB RAM, 256 GB interner Speicher. Hier jetzt in einer neuen Version auch mit neuen Farben, mit einem richtig guten Finish hinten auf der Rückseite. Das sieht richtig genial aus. Sieht aus wie so Granit. Ja, richtig genial. Und auch noch so matt Granit. Also richtig geil. Muss man schon sagen. Und ja, wie gesagt, mit diesen Daten ist das Gerät immer noch ganz, ganz weit vorne im Preis-Leistungs-Verhältnis sowieso. Und wie gesagt, guckt euch das mal an nach diesem Poco F3 GT. Wie gesagt, wird es dann eben weltweit so vermarktet mit dem Dimensity-Prozessor. Coole Sache. Okay, der Dark-Modus. Ja, Leute, ich hab ja von Anfang an habe ich ja noch hier meine Bedenken geäußert. Ja, oftmals wurde angeführt, dass man den Dark-Modus nutzt, auch wenn man es am Tageslicht draußen nicht mehr richtig erkennen kann, was auf dem Display steht. Wurde dann angeführt, naja, aber man spart Strom damit. Jetzt hat sich nach groß angelegten Untersuchungen herausgefunden, dass das Stromeinsparen wirklich minimal ist. Also das ist sehr, sehr wenig im Vergleich zu dem, was man eben erwartet hatte. Ja? Das heißt, man kann effektiv nur 3 bis maximal, wenn alles optimal abgestimmt ist auf diesen Dark-Modus und man wirklich auch darauf aufpasst, dass man überall nur schwarz sieht, am besten gar kein Wallpaper, sondern einfach nur schwarz lässt, dann kann man 9% verlängerte Nutzungszeit herausbekommen. Also zwischen 3 und 9%, das ist das, was man hier rauskriegt. Und das ist ehrlich gesagt ein Witz im Vergleich dazu, dass man dann eben hier diesen Nachteil hat im Freien draußen bei der Benutzung. Ich möchte nicht behaupten, dass der Dark-Modus für daheim in der Wohnung abends, nachts ja optimal ist, ne? Ganz klar. Aber für draußen eben nicht. Und ja, ich sehe das auch sogar hier an den Uhren, da ist es genauso, ja. Schwarz auf weiß ist besser als weiß auf schwarz. Ja, so ist es nun mal. Und das hat eben was, ich habe schon ein paar Mal gesagt, mit den Wellenlängen des Lichtes zu tun, mit dem, wie die Augen das auffassen können. Und deswegen sieht man es einfach besser. Und es ist ja ganz klar, wenn das Display erhellt wird, ja, durch die Einstrahlung von Sonne, dann ist die helle Schrift auf einem hellen Display nicht zu erkennen oder nicht so gut zu erkennen. Wenn die Schrift dunkel ist, die verschluckt also das Licht und der Hintergrund ist eh schon hell, ja, dann ist dieser Effekt nicht ganz so stark. Das heißt, dann sieht man das noch eher, wenn die Sonne drauf scheint, als andersherum. So ist es nun mal. Also der Dark Mode für Akku zu sparen, jedenfalls ungeeignet. Tja, bis Android 2.3.7, damit ist jetzt Schluss. Ja, kein Google-Login mehr für Geräte mit Gingerbread. Damit ist eine kleine Ära zu Ende. Vorwürfe kann man natürlich nicht machen. Wie lange das jetzt noch geht, das ist auch eh die Frage, ob das überhaupt noch sicherheitstechnisch vertretbar ist, ein Gerät mit Android 2.3.7 überhaupt noch ins Netz zu lassen. Also ich würde mich das nicht mehr trauen. Ich habe die Geräte nur noch im internen Netzwerk freigeschaltet. Kein Zugriff auf externes Netzwerk, also kein Zugriff nach außen, sondern nur innerhalb des Netzwerkes bei mir daheim, um zum Beispiel Sachen anzuzeigen vom Server, so ein Infodisplay oder ähnliches, ja. Bilder als Bilderrahmen und so weiter und so weiter. Aber nach außen hier gibt es keine Verbindung mehr mit dem Internet. Also das heißt, keine Geräte mehr, die älter als Android 4.0 sind. Ja. Geräte, die noch neuere Versionen haben, funktionieren noch. Nur irgendwann, ne, werden die dann auch nicht mehr gehen, klar. Aber aufpassen, falls, ich weiß nicht, gibt es das überhaupt noch? Falls also irgendjemand Geräte hat, die älter sind als Android 4.0 oder Betriebssystemversion älter als Android 4.0, die haben noch aktiv im Dienst, die werden jetzt nicht mehr funktionieren. Auch kein Google-Login mehr möglich. Also das ist meiner Meinung nach das Hauptproblem, ja. Also es ist nicht nur so, dass der Play Store nicht weg ist, sondern man kann sich einfach nicht mehr einloggen, also kann kein Gmail abfragen oder YouTube sich einloggen. Es wird nicht mehr gehen, kein Google Login auf diesen Geräten. Und zwar ab 27. September, dort ist es soweit, das ist der Stichtag, ab dann ist nichts mehr mit den alten Geräten. So, und zum Schluss habe ich noch was. Das ist natürlich immer wieder eine Sache, die taucht mal auf. Ja. Die würde ich jetzt noch nicht überbewerten, aber ein OnePlus Nord 2 ist explodiert und hat jemanden schon einigermaßen verletzt. Ja. Und zwar in Indien ist das wohl passiert. Wie gesagt, man kann das natürlich jetzt noch nicht sagen, dass da ein generelles Problem ist. Akkus können explodieren, die können Feuer fangen, das weiß man ja mittlerweile. Aber es ist nicht so, dass das jetzt bei dieser Reihe unbedingt die Regel sein muss. Ja. Man hat es gesehen, was passiert, bei dem Note 7 war das mal, da ist eins nach dem anderen in Flammen aufgegangen. Ja. Da wusste man natürlich, okay, hier gibt es ein Problem, das wurde dann auch gefunden, der Akku war zu dünn. Ja. Und das hat man dann behoben und die neuen Geräte, wie man sieht, haben diese Probleme auch nicht mehr. Das war also ein Ausrutscher, ein einmaliger von Samsung. Die haben da dann auch reagiert. Das fand ich gut. Beim OnePlus Nord 2, da ist jetzt ein Gerät abgeraucht. Da muss man sich noch keine Gedanken machen. Man kann es natürlich im Auge behalten. Ne? Das wird natürlich dem Besitzer von diesem Gerät nicht viel nutzen. Wie gesagt, der ist sogar verletzt worden davon und das ist natürlich schon ziemlich übel. Zum Glück ist nicht noch mehr passiert, denn wenn so ein Akku Feuer fängt, da kann leicht auch noch mehr passieren als nur den Besitzer von diesem Gerät betreffen. Ja. Ich denke mal, da wird einigermaßen entlohnt werden. Ja, man muss auch vorsichtig sein. Ja, OnePlus ist eine chinesische Firma und Indien und China sind sich momentan nicht ganz so grün. Also ich wäre da noch ein bisschen vorsichtig und um dann noch die Hintergründe zu beleuchten, bräuchte man dann eben noch mehr Meldungen, was da denn eben passiert ist. Und ob das jetzt ein generelles Problem ist. Ob das jetzt hier so eine neue Welle wird, ein Designproblem vom OnePlus Nord 2 oder ob das nur ein einmaliger Fall war, der übrigens bei jeder Handyreihe mal passieren kann, denn wenn so ein Akku eben nur minimal fehlerhaft ist, die sind halt sehr kritisch momentan verbaut, weil sie halt immer kleiner und dünner werden müssen. Ja, da bleibt kaum noch Spiel für irgendwelche Fertigungstoleranzen. Und wenn diese Toleranzen überschritten werden, dann kann es passieren, dass der Akku dann eben Feuer fängt. Ja. Gut, dann gab es noch was in der Community diese Woche. Moment. Ja, ich habe die Frage zwar in der Community schon beantwortet, aber das wird sicherlich noch mehr Leute interessieren. Und zwar schreibt da der Mitch: Hallo Welt, so da ich jetzt eure und vor allem deine Aufmerksamkeit habe, Rio, bei meinem Oppo gab es heute ein neues Update, das unter anderem dafür sorgt, dass ich meinen RAM künstlich um bis zu 5 GB erweitern kann. Lohnt sich das? Was hältst du davon? Ja, die Sache ist nun mal die, je nachdem, wie viel RAM so ein Gerät hat. Später hat sich jetzt herausgestellt, das ist ein Oppo Reno 4Z mit 5G mit 8 GB RAM. Also wenn ein Gerät unter 4 GB hat, dann lohnt es sich auf jeden Fall, diese Option zu nutzen, weil dann nämlich mehr Speicher für den direkten Zugriff vorhanden ist. Bei über 4 GB muss man überlegen, ob man wirklich sehr viele, sehr speicherhungrige Apps verwendet. Dann könnte es selbst dann noch ein bisschen Vorteil bringen. Bei 8 GB halte ich es im Moment für nicht wirklich sinnvoll. Das heißt also, das wird nichts bringen, groß. Und deswegen braucht man das dann auch nicht zu aktivieren. Das Problem ist zweierlei. Einmal ist das Gesamtproblem, warum das überhaupt macht, das Auslagern von RAM in den Storage vom Handy aus. Das heißt, das ist ja ein Linux-System, wenn man so will. Ja, oder nicht, wenn man so will, sondern es ist ein Linux-System. Und bei Linux funktioniert das Speicherauslagern einfach so, wenn der Speicher zu voll wird, werden Teile vom Speicher, die gerade nicht gebraucht werden, ausgelagert in den Storage. Also beim Computer zum Beispiel auf die Festplatte. Ja, und hier geht es eben in den Flash-Speicher. Das Kopieren dauert. Also wenn, könnt ihr euch das vorstellen, wenn da zum Beispiel eine App ist, die ist 1 Gigabyte groß, ja, und die wird dann in den Flash-Speicher kopiert, ja, dann dauert es einigermaßen. Also wenn man, also für einen flüssigen Ablauf ist es dann nicht mehr geeignet. Und wenn man die App wieder aufruft, werden Teile von diesen von dieser App, ja, beziehungsweise die ganze App dann wieder zurück in den Hauptspeicher kopiert. Also wieder ein Gigabyte etwa. Ja? Also je nachdem, was das für eine App ist. In den seltensten Fällen ist es so viel auf einmal. Aber manchmal merkt man es, man startet die App und das dauert. Das dauert. Ja? Und das hängt eben daran, weil eben hier das Handy hin und her schaufelt. Ja? Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Etwas besser ist es, ja, wenn das von Anfang an schon in diesem, in Anführungszeichen, langsamen Speicher liegt. Denn eins ist klar, der Flash-Speicher ist immer langsamer als der echte RAM-Speicher. Immer. Das ist ein Unterschied zwischen Tag und Nacht. Trotzdem ist es besser, man nutzt den langsamen Speicher gleich und das Teil muss nicht hin und her kopiert werden. Ja, dann läuft es immer noch besser, als wenn das wieder hin und her kopiert werden muss. So, wenn man aber genug Speicher hat, dann kommt es nicht zu einer Auslagerung permanent. Also kommt es nicht so zum Tragen, wie wenn man eben zu wenig Speicher hat. Also das heißt, trotzdem, dass der Speicher langsam ist, ziemlich langsam im Vergleich zum RAM-Speicher, ist es besser, wenn es dorthin direkt geschrieben wird, wenn abzusehen ist eben, dass man nicht genug Speicher hat, als wenn man hier diese Sachen eben auslagern muss oder das Gerät muss das dann auslagern. Das nervt dann nämlich richtig. Und so ist es auch zum Beispiel hier, meinen Computern habe ich das eingestellt. Ich habe die Auslagerungsdatei ausgeschaltet, habe genügend RAM-Speicher drin und stelle halt auch sicher, dass der auch nicht überschritten wird. Ja. Und dann funktionieren auch noch ältere Geräte ganz gut. Das ist eben bei Smartphones nicht ganz so möglich, weil man eben nur sehr begrenzten Einfluss hat auf die Speicherverwaltung. Das macht Android ganz alleine und die hat sich halt auch in den letzten Jahren immer wieder verändert, sodass momentan die Speichergrößen natürlich etwas wachsen und leider geht es auch anders darum, wenn so eine Herstellerfirma, allen voran Google, jetzt meinen, die müssten die Geräte so konzipieren, ja, und das Betriebssystem so optimieren auf Geräte, die eben wenig Speicher haben, dann hat das natürlich auch große Auswirkungen auf die Geräte, die genug Speicher haben, ja, denn da könnte dann, wird es quasi, das ganze Gerät wird dann quasi ausgebremst, ja. Und von daher ist es immer wieder ein Hin und Her mit diesen Sachen. Also bei 8 GB braucht man sich keine Gedanken zu machen, da würde ich davon noch absehen. Wenn man unter 4 GB hat, würde ich es auf jeden Fall empfehlen. Bei 4 GB genau ist es eine Überlegungssache, muss man es oder muss man es nicht, je nachdem wie groß eure Apps sind, die ihr benutzt. So, dann komme ich zur App der Woche. Und diesmal ist es etwas ganz Außergewöhnliches, weil das ja noch nie was Außergewöhnliches war. Ne? Genau. Vessel Finder Free ist es diesmal. Was ist das? Habt ihr gewusst, dass es eine Möglichkeit gibt? Weltweit Schiffe, alle Schiffe, die auf See herumfahren, zu orten, und Informationen über diese Schiffe zu bekommen. Ja, das gibt es sogar für Flugzeuge und eine solche App war sogar schon mal App der Woche. Da kann man tatsächlich sehen, wenn ein Flugzeug über einem wegfliegt, guckt man in die App rein, ja, und sieht dann, ja, das Flugzeug, das ist Flugnummer so und so viel, vom Weg von dort nach dort, ja. Man kann seine Flugroute sogar zurückverfolgen, die ist gespeichert auf dem Server, kann man genau sehen, wo das Flugzeug entlang geflogen ist. Manchmal auch ganz lustige Sachen zu sehen, wenn Piloten mal wieder einen Scherz machen, irgendwelche in der Warteschleife irgendwelche Figuren in den Himmel malen, das machen die tatsächlich. Sowas gibt es eben auch für Schiffe. Ja. Das war mir nicht so bekannt. Ich wusste zwar, dass es natürlich auf den Weltmeeren ein großes Netzwerk gibt und dass hier quasi kein Schiff mehr irgendwie unerkannt herumtuckern kann. Ja. Aber es ist wirklich faszinierend, wie viele Informationen hier über die einzelnen Schiffe vorliegen. Oftmals oder fast immer eigentlich sind sogar tatsächlich Bilder von den Schiffen zu sehen. Da klickt man also quasi an. Also man kann weltweit den Schiffsverkehr abfragen, egal wo ihr gerade seid, nicht nur in eurer Umgebung. Und dann seht ihr die Route von dem Schiff, dann könnt ihr draufklicken und dann kriegt ihr angezeigt, eben wie zum Beispiel das Bild von dem Schiff, wie das Schiff aussieht und auch so grundsätzliche Daten, also wie breit das zum Beispiel ist und wie lang das Schiff ist und wie viel Knoten das momentan fährt. Ja, momentan. Und sogar die Ankunftszeit bei Linienschiffen beispielsweise, welchen Hafen das Schiff anläuft und wann das Schiff dort sein wird. Ja. Es ist unglaublich, dass das alles hier so verfügbar ist. Ich finde es sehr, sehr faszinierend und da kann man wirklich auch mal gucken, wie viele Schiffe hier unterwegs sind. Man hört ja immer, ach, es sind doch gar nicht so viele Schiffe momentan unterwegs, weil, naja, wegen Corona und so. Guckt euch mal an, wie viele Schiffe momentan unterwegs sind. Ihr werdet erschlagen werden, wenn ihr die Weltansicht anguckt. Die Meere sind voll mit Schiffen, ja. Es ist unfassbar, was für ein Aufgebot da momentan ist. Ne? Und wenn das normal noch schlimmer ist, dann frage ich mich schon, wow, da geht doch richtig was ab. Ja? Zum Glück sind eben die Meere auch recht groß. Dann ist es nicht ganz so gedrängt. Aber wenn ihr mal guckt an solchen Meerengen beispielsweise oder an solchen Schleusen und Durchfahrten, ja, zum Beispiel der Panama-Kanal, ja, oder Suez-Kanal, wenn ihr da mal guckt, wie da das Aufkommen ist, das ist Wahnsinn. Es gibt einen richtigen Stau vor diesen Teilen. Ja, übrigens, es ist nicht nur für Meere. Also ihr könnt auch sehen, zum Beispiel, welche Schiffe auf der Elbe oder im Rhein gerade fahren. Ja, das ist wirklich, wirklich extrem faszinierend. Und ja, ich guck jetzt gerade mal rein. Ich war vorhin mal Venedig angeguckt. Ich gehe jetzt mal hier zurück nach Deutschland. So, und da gucke ich mal hier oben. Ja, hier bei Hamburg. Ja. Das sehen wir jetzt, der Hamburger Hafen natürlich, klar. Und da ist einigermaßen was los. Und ja, jetzt gucke ich mal, welches Schiff da gerade ins offene Meer fährt. Also man kann hier auf dem Fluss hier auf der Elbe kann man dann zum Beispiel hier sehen. Aber ich klicke jetzt einfach mal hier eins an auf der Elbe. Hier. Ja, glaube ich hier. Genau, also ich nehme das mal. So, das ist die Wilson Horton, ja, die ich hier jetzt gerade angeklickt habe. Und da, Moment, jetzt gucke ich mal hier. 2 Minuten alt ist diese Info. 11,4 Knoten hat die momentan drauf. Kurs 342 Grad. Ich habe hier auch die GPS-Daten, kann ich mal also auch anzeigen lassen, exportieren lassen. Ne? Auf der Elbe hier, wie gesagt. Und das ist ein. Ach, das muss ich jetzt hier übersetzen hier. Ich habe die Begriffe natürlich nicht hier fließend da zum Übersetzen, ne? Ganz klar. Aber ich sehe zum Beispiel auch den Eigner, das übrigens unter der Flagge von Antigua Barbados, ja. Und das ist ein Frachter, also genau hier ein Frachter. Und hier ist sogar auch ein Bild vorhanden, könnt ihr natürlich jetzt nicht sehen, ein schönes Bild vorhanden, ein blaues Schiff. Also, ja, yeah. Es macht richtig Spaß, ne? Also, ich meine, das ist sowas von irre, dass man das machen kann. Wahnsinn. Also, und die App Vessel Finder Free, die gibt's kostenlos im Play Store zum Download. Link natürlich findet ihr in den Shownotes, ganz klar. Und das ist noch nicht alles. Ja, also die App hier, die funktioniert wunderbar, aber diesen Service, ja, wo ihr also diese Schiffe sehen könnt, das geht auch über Marine Traffic, über eine Webseite, offiziell im normalen Internet, ja, marinetraffic.com, auch hier ist der Link in den Shownotes, und dort könnt ihr auch hingehen und könnt dort auf einer Karte in eurem Browser eben jedes einzelne Schiff anklicken und genau gucken, was da los ist. Ja, Wahnsinn, dass das überhaupt so funktioniert. Das sind sogar kleine Yachten dabei, private Schiffe, private Boote, muss man dann schon sagen. Ja. Alles ist da verzeichnet. Wow. Nicht schlecht. Finde ich cool. Also, Vessel Finder Free für euer Smartphone oder im Web marinetraffic.com. Die App im Play Store, wie gesagt, kostenlos zum Download verfügbar. Es gibt noch eine Version, wo noch mehr Informationen abzurufen sind und natürlich ohne Werbeeinblendungen. Die kostet dann natürlich etwas, aber für die normalen Sachen ist diese kostenlose App vollkommen ausreichend. Das sind so viele Informationen drin, weiß gar nicht, was man damit alles machen soll. Coole Geschichte, Vessel Finder Free. Damit sind wir am Ende für diese Woche vom Uncast. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen, Infos habt, könnt ihr die natürlich loswerden, ganz klar. Link dazu findet ihr in den Shownotes und in den Shownotes gibt es auch den Links zu den Themen heute oder zu einigen Themen, die behandelt wurden. Wie immer, ganz klar. Und diese Shownotes, die findet ihr irgendwo in eurem Podcast-Player. Irgendwo müssen die sein. Irgendwo lassen die sich aufklappen oder ähnliches. Und dort könnt ihr dann alles finden. Ja. Damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss. And volumes rule that world.